Zum gelungenen zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 der DFRK fanden kürzlich in Nigeria, Äthiopien und Russland Festmeetings, Vorträge und Gesprächsrunde statt. Bei den Veranstaltungen, an denen sich die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern beteiligten, betonten die Redner, die Nachricht über den gelungenen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete Koreas versetze die ganze Welt in Erstaunen. Die historischen Ereignisse seien ein großer Sieg, was der genialen Weisheit, großen Kühnheit und hervorragenden Führung von Kim Jong-un zu verdanken sei. Ferner gilt es für eine gemeinsame Feierlichkeit der Koreaner und der fortschrittlichen Menschen der Welt.